Bist du einmal nicht hellwach? Sind sie in deinem Gehirn? Sie steuern deine Gedanken, lassen deinen Willen einfrieren. Selbst in deinen tiefsten Träumen bist du nicht allein. Sie bestimmen dein Handeln. Du sollst ihr Sklave sein. Du sollst ihr Sklave sein. Gründlich geplant, jeder Zug genau durchdacht. Du bist leicht zu überzeugen, also wie für sie gemacht. Ja, du glaubst einfach alles, wenn man's dir lang genug erzählt. Stellst dich viele Fragen, darum haben sie dich ausgewählt. Sie haben dich ausgewählt. Das ist kein Spiel, sondern dein Leben. Halt dich an etwas fest, bevor sie dir alles nehmen. Das ist kein Spiel, sondern dein Leben. Halt dich an etwas fest, bevor sie dir alles nehmen. In ihrer Welt. Dein Leben ist nichts wert. Hier geht es nur ums Geld. Du bist ein Seherschäfchen, bestens demokratisiert. Ein treuer Gefährt für ihre Ziele programmiert. Für ihre Ziele programmiert. Davon, gib dich nicht länger her. Reiß endlich deinen Mund auf. Sei dein eigener Herr. Schließ dich uns an, sei dabei. Rebellion, du hast nichts zu verlieren. Die Freiheit nahm man dir schon. Die Freiheit nahm man dir schon. Das ist kein Spiel, sondern dein Leben. Halt dich an etwas fest, bevor sie dir alles nehmen. Das ist kein Spiel, sondern dein Leben. Halt dich an etwas fest, bevor sie dir alles nehmen. Auf dem Schachfeld der Macht bist du Bauer, sie sind König. Auf dem Schachfeld der Macht bist du Bauer, sie sind König. Auf dem Schachfeld der Macht bist du Bauer, sie sind König. Auf dem Schachfeld der Macht bist du Bauer, sie sind König. Das ist kein Spiel, sondern dein Leben. Halt dich an etwas fest, bevor sie dir alles nehmen. Das ist kein Spiel, sondern dein Leben. Halt dich an etwas fest, bevor sie dir alles nehmen. Das ist kein Spiel, sondern dein Leben.